Protokolle 10.9. Diese Pläne werden die bestehenden Einrichtungen vorläufig nicht umstürzen. Sie werden bloß die wirtschaftliche Grundlage und daher ihre weitere Entwicklung verändern, die ihren Weg nach unseren Richtlinien nehmen soll. Protokolle 10.10. Fast in allen Staaten finden wir unter verschiedenen Bezeichnungen die gleichen Einrichtungen. Die Volksvertretung, die Minister, den Senat, den Staatsrat, die gesetzgebenden und vollziehenden Körperschaften. Ich brauche Ihnen die Beziehungen dieser Einrichtungen untereinander nicht zu erläutern, da sie Ihnen wohl bekannt sind. Beachten Sie nur, dass jede dieser Einrichtungen irgendeiner wichtigen Aufgabe der Regierung entspricht. Mit dem Worte wichtig bezeichne ich dabei die Aufgabe und nicht die Einrichtung. Es sind also nicht die Einrichtungen, sondern ihr Aufgabenkreis das Wichtige. Diese Einrichtungen haben alle Aufgaben der Regierung unter sich aufgeteilt. Die Verwaltung, die Gesetzgebung und die vollziehende Gewalt. Sie erfüllen im Staatskörper dieselbe Aufgabe wie die Organe im menschlichen Körper. Wenn wir ein Glied der Staatsmaschine beschädigen, wird der Staat ebenso wie der menschliche Körper erkranken und sterben. Protokolle 10.11. Nachdem wir dem Staatskörper das Gift des Liberalismus eingeflößt hatten, hat sich seine ganze politische Beschaffenheit verändert. Die Staaten wurden von einer tödlichen Krankheit der Blutzersetzung befallen. Man braucht nur das Ende ihres Todeskampfes abzuwarten. Protokolle 10.12. Aus dem Liberalismus sind die konstitutionellen Staaten die einzige ersprießliche Regierungsform für die Nichtjuden hervorgegangen. Sie traten an den Platz der früheren Autokratien.